Als wir einige Tage später nach Rom zurückkehrten, kamen wir in eine nervöse, von Gerüchten brodelnde Stadt. Das Feuer von Ostia war in ganz Rom als rotes Leuchten am westlichen Nachthimmel deutlich sichtbar gewesen. Eine derartige Attacke auf die Hauptstadt war ohne Beispiel. Und als Gabinius und Cornelius am 10. Dezember ihr Volkstribunat antraten, hatten sie nichts Eiligeres zu tun, als geschickt die leichte Nervosität zu dramatischer Panik aufzustacheln. In dieser Atmosphäre stieg Gabinius schließlich auf die Rostra und forderte ein neues Oberkommando. Ich spreche hier von der alten Rostra der Republik, die sich sehr von dem erbärmlichen, verzierten Fußschemel unterschied, der heute in Gebrauch ist. Diese inzwischen zerstörte Plattform war das Herz der römischen Demokratie. Eine lange, geschwungene Rednerbühne, etwa 12 Fuß hoch, voller Statuen von Helden aus dem Altertum. An dieser Stelle stand an jenem Januarmorgen Gabinius und erklärte auf seine ruhige und selbstsichere Art, dass Rom einen starken Mann benötige, der das Kommando im Krieg gegen die Seeräuber übernehmen könne. Beinahe 1000 Menschen hörten sich an, was nach Gabinius' Auffassung nötig sei, um der Seeräuber Herr zu werden. Nämlich ein Oberbefehlshaber im Konsulrang mit einem auf 3 Jahre festgesetzten Imperium, 15 dem Oberbefehlshaber zuarbeitende Legate im Rang eines Prätors, freier Zugriff auf Roms Staatskasse, 500 Kriegsschiffe und das Recht, bis zu 120.000 Fußsoldaten und 5.000 Reitersoldaten auszuheben. Die schwindelerregenden Zahlen sorgten für großes Aufsehen. Als Gabinius mit der ersten Verlesung seines Gesetzesantrags fertig war, hatten Catulus und Hortensius schon von der Sache gehört und sie eilten aufs Forum. Pompeius war natürlich nirgendwo zu sehen. Aber die Aristokraten ließen sich nicht für dumm verkaufen. »Wenn das dein Werk ist, Cicero«, sagte Catulus wutschnaubend, »dann kannst du deinem Herrn sagen, dass er sich gerade großen Ärger eingehandelt hat.« Die Reaktion der Aristokraten sollte sich als noch heftiger herausstellen, als Cicero prophezeit hatte. Schon 2 Tage später wurde der Senat einberufen, um über die Lex Gabinia, wie das Gesetz inzwischen genannt wurde, zu beraten. Obwohl Cicero ihn davon abzubringen versucht hatte, hielt Pompeius es für seine Ehrenpflicht, zu der Sitzung zu erscheinen und seinen Anspruch auf den Posten anzumelden. Er bestand auf einer ansehnlichen Eskorte und da die 7 Senatoren weitere Geheimniskrämerei für überflüssig hielten, bildeten sie die Ehrengarde. Wie üblich hielt ich mich dicht hinter Cicero. »Wir Dummköpfe«, lamentierte er nach der Sitzung, »wir hätten wissen müssen, dass es Ärger gibt, da sich kein einziger der anderen Senatoren unserer Eskorte angeschlossen hat.« Wie verzweifelt Pompeius Lage war, konnte man daran erkennen, dass Glabrio, neuer Konsul in jenem Jahr, es vorgezogen hatte, der Sitzung lieber fernzubleiben, als sich in offenen Widerspruch zu dem Mann zu begeben, von dem er seinen Sohn zurückerhalten hatte. Also führte Calpurnius Piso den Vorsitz. Ich sah ihren Gesichtern an, dass Hortensius, Catulus, Isauricus, Marcus Lucullus, der Bruder des Befehlshabers über die Legionen im Osten, und alle anderen Mitglieder der patrizischen Fraktion angriffsbereit waren. Die einzigen, die keinen Widerstand mehr leisten konnten, waren die 3 Metellus-Brüder. Quintus diente als Statthalter auf Kreta und seine beiden jüngeren Brüder waren, als wollte das Schicksal seine Gleichgültigkeit gegenüber dem kleinlichen Ehrgeiz des Menschen demonstrieren, kurz nach dem Verres-Prozess am Fieber gestorben. Am beunruhigendsten war jedoch, dass sogar die Pedarii, die anspruchslose Masse der Senatsmitglieder, auf Pompeius Größenwahn feindselig oder im besten Falle mit trägem Desinteresse reagierte. Was Crassus anging, der lümmelte mit verschränkten Armen gegenüber auf der Konsulenbank in der ersten Reihe und betrachtete Pompeius mit bedrohlich gelassenem Gesichtsausdruck. Der Grund für seine Kaltblütigkeit lag auf der Hand. Direkt hinter ihm saßen 2 der in diesem Jahr amtierenden Volkstribunen, Roscius und Trebellius. Das war Crassus' Art, aller Welt zu zeigen, dass er mit seinem Geld nicht nur eine, sondern gleich 2 Vetostimmen eingekauft hatte und dass die Lex Gabinia nie durchgehen würde. Der übelste war allerdings Hortensius. Nach dem Ende seiner Amtszeit als Konsul vor knapp 1 Jahr hatte er sich kaum noch auf dem Forum blicken lassen. Jetzt erweckte er allerdings den Eindruck, als ob ihn Pompeius übers Ziel hinausschießender Ehrgeiz wiederbelebt und in die Arena zurückgetrieben habe. Er drosch keine Phrasen und ließ sich auch nicht zu Pöbeleien hinreißen, sondern formulierte in wohlgesetzten Worten die alten Grundsätze der Republik, dass die Macht immer geteilt werden müsse und dass ihr Grenzen zu setzen seien. Und obwohl er persönlich nichts gegen Pompeius habe, ihn im Gegenteil für das Amt eines Oberbefehlshabers befähigt erachte wie keinen anderen Mann im Staate, so werde durch die Lex Gabinia doch ein gefährlicher, ganz und gar unrömischer Präzedenzfall geschaffen. Hortensius kam gerade zum Schluss seiner Rede, als sich im hinteren Teil des Saales Cäsar von seinem Platz erhob und das Wort ergriff. Seeräuber, den Abschaum der Meere zurückschlagen zu wollen, sagte er, sei ganz und gar nicht unrömisch. Unrömisch sei, eine Sache beenden zu wollen, aber nicht die dafür nötigen Mittel bereitzustellen. Wenn die Republik so perfekt funktioniert, wie Hortensius sagt, warum hat sie dann zugelassen, dass die Bedrohung so groß werden konnte? Er selbst sei vor einigen Jahren Seeräubern in die Hände gefallen und erst nach einer Lösegeldzahlung freigekommen. Bis zum letzten Mann habe er diesen Abschaum gejagt. Jeder Einzelne habe am Kreuz sein Ende gefunden. Das, Hortensius, ist die römische Art, mit Seeräubern umzugehen. Und deshalb brauchen wir die Lex Gabinia. Er setzte sich gerade mit einem unnachahmlichen Ausdruck von Verachtung im Gesicht wieder auf seinen Platz, als es am anderen Ende der Kammer zu Handgreiflichkeiten kam. Ich glaube, ein Senator verpasste Gabinius von hinten einen Faustschlag, worauf dieser herumfuhr, zurückschlug und sich daraufhin binnen Sekunden in höchsten Schwierigkeiten befand, weil sich nun auch andere Senatoren auf ihn stürzten. Sofort wurde von hinten gedrängt und gestoßen, das Absperrseil schnalzte aus seinen Halterungen und wir fielen vornüber in den Saal. Glücklicherweise konnte ich noch rechtzeitig auf die Seite robben, bevor mehrere hundert von Pompeius plebejischen Anhängern in den Gang stürzten, zum Podium der Konsuln liefen und Piso von seinem kurulischen Stuhl zerrten. Einer der Kerle packte den Konsul am Hals und einen Augenblick lang sah es so aus, als würde tatsächlich noch ein Mord geschehen. Doch dann schaffte es Gabinius, sich zu befreien. Er appellierte an die Demonstranten, Piso loszulassen, und nach einem kurzen Wortgefecht ließen diese widerwillig von ihm ab. Piso rieb sich den Hals und erklärte mit krächzender Stimme, dass die Sitzung ohne Abstimmung vertagt sei. Und so war das römische Gemeinwesen um Haaresbreite, zumindest für den Augenblick, der Anarchie entgangen. Aus Pompeius massiger Gestalt war jeder Stolz gewichen. Wie er da so zusammengesunken auf seinem Stuhl in seinem Haus saß, erinnerte er mich eher an ein großes wildes Tier in der Arena, von kleineren Kreaturen gefangen und gefesselt, genarrt und verhöhnt. Er sah nur noch schwarz und wiederholte ein ums andere Mal, dass alles vorbei sei. Der Senat würde seine Berufung niemals befürworten, nur der Abschaum der Straße unterstütze ihn noch. Der einzige Ausweg sei das Exil. Cäsar widersprach vehement. Wenn man beim ersten Wurf verliert, kann es nur eine Reaktion geben, den Einsatz verdoppeln und noch einmal würfeln. Kümmere dich nicht um die Aristokraten, wenn nötig regierst du mit Hilfe des Volkes und der Armee. Cicero jedoch wartete, bis der Letzte am Tisch seine Meinung geäußert und die Diskussion sich erschöpft hatte, bevor er voller Kampfeslust das Wort ergriff. »Wie du weißt, Pompeius, hatte ich von Anbeginn einige Befürchtungen, was diese Operation betrifft. Nachdem ich jedoch Zeuge der heutigen Debatte im Senat gewesen bin, muss ich zugeben, dass diese verflogen sind. Es bleibt uns jetzt nichts anderes mehr übrig, als diesen Kampf zu gewinnen. Zu deinem Besten, zu Roms Besten, und für die Würde und Autorität von uns allen, die wir dich unterstützen. Es darf jetzt nicht den geringsten Gedanken an Kapitulation geben. Auf dem Schlachtfeld bist du berühmt für deinen löwenhaften Kampfesmut. Du kannst jetzt nicht in Rom auftreten wie ein Mäuschen. Achte auf deine Worte, Advocatus, sagte Afrianus, doch Cicero beachtete ihn nicht. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn du jetzt aufgibst? Die Gesetzesvorlage ist veröffentlicht. »Wenn du den Posten nicht annimmst, dann wird es jemand anderer tun. Und ich kann dir schon jetzt sagen, wer das sein wird. Crassus. Er wird dafür sorgen, dass das Gesetz angenommen wird, nur dass anstatt deines Namens seiner in der Vorlage stehen wird. Wir müssen uns dem Kampf jetzt stellen.« Ein hervorragendes Argument, denn wenn es etwas gab, das Pompeius garantiert zum Kampf anstacheln würde, dann die Aussicht, Crassus den Ruhm streitig zu machen. Pompeius richtete sich auf, streckte das Kinn vor und starrte wütend in die Runde. »Die Politik stellt jedes Hindernis in den Schatten, das mir bis jetzt untergekommen ist. Wenn du mir einen Weg aus dem Chaos weisen kannst, Cicero, wirst du keinen treueren Freund mehr finden als mich.« »Und du vertraust dich voll und ganz meiner Führung an? Du bist der Kundschafter.« Also gut, fuhr Cicero fort. Morgen, Gabinius, wirst du Pompeius auf die Rostra rufen und ihn fragen, ob er gewillt ist, als Oberbefehlshaber zu dienen. Gut, sagte Pompeius und ballte eine seiner klobigen Fäuste. Und ich werde Ja sagen. Nein, nein, widersprach Cicero. Du wirst entschieden ablehnen und dich auf deinen Landsitz zurückziehen. Pompeius schaute ihn mit offenem Mund an. Ich werde für dich die Rede ausarbeiten. Du wirst noch morgen Nachmittag die Stadt verlassen und nicht mehr zurückkommen. Je zögerlicher du erscheinst, desto verzweifelter werden die Leute nach deiner Rückkehr schreien. Diese Vorstellung schmeichelte Pompeius Eitelkeit. Anstatt um die Macht kämpfen zu müssen, würde das Volk angekrochen kommen und für ihn darum betteln. Je mehr Pompeius darüber nachdachte, desto besser gefiel ihm der Plan. »Hört sich ziemlich clever an«, sagte Gabinius und tupfte sich mit dem Finger auf die geplatzte Lippe. »Aber du scheinst zu vergessen, Cicero, dass nicht das Volk das Problem ist, sondern der Senat. Die Senatoren werden sich vor die Wahl gestellt sehen, entweder gar nichts gegen die Seeräuber zu unternehmen oder das Oberkommando Crassus zu übertragen. Beides wäre für die große Mehrheit nicht akzeptabel. Wenn man sie ein bisschen schmiert, werden sie schon geschmeidig werden.« »Schlau, sehr schlau«, sagte Pompeius bewundernd. »Ist er nicht klug, meine Freunde?« »Ein Wort zu den 15 Legaten«, sagte Cicero. »Ich schlage vor, wenigstens die Hälfte der Posten für die Mehrheitsbeschaffung im Senat abzuzweigen. Palikanus und Afrianus, die ihre lukrativen Ämter bedroht sahen, protestierten lautstark, wurden aber von Pompeius mit einer einzigen Handbewegung zum Schweigen gebracht. »Du bist ein Nationalheld«, fuhr Cicero fort. »Ein Patriot, der über dem kleinlichen politischen Intrigenspiel steht. Das Recht auf Ämterbesetzung solltest du nicht zur Versorgung von Freunden nutzen, sondern um die Gegnerschaft zu spalten.« Nichts wird einen verheerenderen Keil in die aristokratische Fraktion treiben, als wenn man einige Patrizier dazu überreden könnte, unter dir zu dienen. »Ganz meine Meinung«, sagte Cäsar und nickte energisch. »Ciceros Plan ist besser als meiner. Hab Geduld, Afranius. Das ist ja nur der erste Schritt. Wir kassieren unseren Lohn später.« Am nächsten Morgen hatte sich auf dem Forum schon eine große Zuschauermenge eingefunden, die gespannt auf die Fortsetzung der gestrigen Vorstellung wartete. Fast der gesamte Senat war versammelt. Die Aristokraten hatten mehrere hundert ihrer Anhänger mobilisiert, einerseits zu ihrem eigenen Schutz, andererseits um Pompeius niederzubrüllen, sobald er, wie sie erwarteten, seine Absicht erklärte, den Oberbefehl zu übernehmen. Die 10 Volkstribunen betraten nacheinander das Podium. Dann trat Gabinius vor und rief theatralisch: »Ich rufe vor das Volk Pompeius Magnus.« Wie wichtig doch das Auftreten in der Politik ist und wie vorzüglich doch Pompeius von der Natur ausgestattet worden war, um den Anschein von Größe zu vermitteln. Als die breite und vertraute Gestalt mit schwerfälligen Schritten die Stufen emporstieg und ins Blickfeld der Menge trat, brachen Pompeius Anhänger in frenetischen Jubel aus. Normalerweise nahmen es die Menschen übel, wenn ein Redner vom Blatt ablas. Doch bei diesem Anlass verstärkte die Art, wie Pompeius den kurzen Text, den Cicero ihm geschrieben hatte, entrollte und in die Höhe hielt, die gespannte Erwartung, dass das Gewicht der Worte dem des Mannes ebenbürtig sei. »Bürger Roms«, dröhnte es in die Stille. »Mein ganzes Leben ist nichts anderes gewesen als ein einziges langes Sonderkommando. Und nun droht unserem Staat eine neue, nie dagewesene Gefahr. Um dieser Bedrohung begegnen zu können, wird zu Recht der Vorschlag unterbreitet, ein Amt mit neuen, nie dagewesenen Befugnissen zu schaffen. Wen immer ihr auswählt, diese Bürde zu schultern, er muss sich der Unterstützung aller Stände und aller Klassen sicher sein, denn es erfordert nahezu grenzenloses Vertrauen, einen einzigen Mann mit so großen Machtbefugnissen auszustatten. Seit der gestrigen Sitzung des Senats ist mir klar, dass ich dieses Vertrauen nicht besitze. Deshalb möchte ich euch sagen, dass ich, so sehr man mich auch bitten mag, einer Nominierung für dieses Amt nicht zustimmen und dieses, sollte ich dennoch nominiert werden, nicht annehmen werde. Ich gebe hiermit bekannt, dass ich der Stadt den Rücken kehre, um, wie meine Vorväter, den heimatlichen Boden zu bestellen. Ein furchtbares Stöhnen der Enttäuschung ging durch die Menge und sofort eilte Gabinius nach vorn, um seinen Text aufzusagen. »Das können wir nicht zulassen. Pompeius Magnus wurde nicht nur geboren, um sich selbst, sondern um Rom zu dienen.« Die Sprechchöre, die unaufhörlich »Pompeius, Pompeius, Pompeius« skandierten, hallten von den Mauern der Basiliken und Tempel wider, bis einem die Ohren schmerzten. Es dauerte eine Zeit, bis Pompeius sich wieder Gehör verschaffen konnte. »Trefft eine kluge Wahl, ihr Bürger Roms! Im Senat sitzen viele fähige Männer, die euch als Konsuln gedient haben. Und auch wenn ich Rom jetzt für immer verlasse, vergesst nie, dass mein Herz eure Häuser und Tempel nie verlassen wird. Lebt wohl!« Den Volkstribunen stand die Verblüffung ins Gesicht geschrieben, und die Senatoren sahen aus, als hätte in ihrer Mitte ein Wurfgeschoss eingeschlagen. In den Gesichtern einiger weniger spiegelte sich Verachtung, viele waren erschüttert, die meisten aber einfach nur sprachlos. Besonders Crassus' Gesicht bot ein Schauspiel widerstreitender Gemütsbewegungen, das kein Künstler jemals hätte einfangen können. Einerseits wusste er, dass er jetzt die besten Aussichten auf das Sonderkommando hatte, andererseits war er so klug zu erkennen, dass das Ganze nur eine Finte sein konnte und seiner Position irgendeine noch nicht absehbare Gefahr drohte. In den nächsten 2 Wochen gab es nur ein Thema in Rom, die Seeräuber. Gabinius und Cornelius lebten auf der Rostra, wie das zu jener Zeit genannt wurde, was heißt, täglich überschütteten sie das Volk mit neuen Erklärungen und neuen Augenzeugen zum Thema Seeräubergefahr. Jeden Tag traf zudem ein Bote von Pompeius Landsitz ein und überbrachte die neuesten Beschwerden, Nachfragen oder Anweisungen des Generals, und jeden Tag diktierte mir der Senator ein besänftigendes Antwortschreiben, worin er Pompeius häufig Namen von Männern nannte, die zu einem Gespräch einzuladen vielleicht ganz nützlich wäre. Auch Crassus war unterwegs, machte Versprechungen für lukrative Posten und versuchte, Anhänger zu gewinnen. Für den Liebhaber des politischen Geschäfts war es faszinierend, das Kopf-an-Kopf-Rennen der Dauerrivalen Crassus und Pompeius zu beobachten. Beide hatten 2 Volkstribunen auf ihrer Seite, die jeweils mit ihrer Stimme das Gesetz zu Fall bringen konnten und die jeweils über eine Reihe geheimer Parteigänger im Senat verfügten. Crassus hatte gegenüber Pompeius den Vorteil, dass ihn die meisten Aristokraten unterstützten, weil sie Pompeius mehr fürchteten als jeden anderen in der Republik. Pompeius' Vorteil gegenüber Crassus war seine Popularität beim Mann auf der Straße. Am letzten Tag vor der Abstimmung stand ich wie üblich beim Morgengrauen auf und ließ Ciceros Klienten ein. Da allgemein bekannt war, wie nahe er Pompeius stand, hatte sich die Zahl der Besucher im Gegensatz zu früher verdoppelt. Sehr zu Terentias Ärger wimmelte es im Haus jetzt den ganzen Tag über von Bittstellern. Darunter waren durchaus bekannte Männer, wie zum Beispiel an jenem Morgen Antonius Hybrida. Er war der 2. Sohn des Konsuls Marcus Antonius Orator und hatte gerade eine Amtszeit als Volkstribun hinter sich. Er war ein Schwachkopf und Säufer, musste aber als erster vorgelassen werden. Es regnete, der schwarz-weiße Mosaikboden war dreckverschmiert, und ich überlegte gerade, ob ich einen der Haussklaven zum Aufwischen rufen sollte, als die Tür noch einmal aufging und Marcus Licinius Crassus höchstpersönlich vor mir stand. Ich war so verblüfft, dass ich ihn so selbstverständlich begrüßte wie jeden x-beliebigen Klienten. »Einen wunderschönen guten Morgen, Tiro«, antwortete er, »wäre es möglich, dass ich kurz mit deinem Herrn spreche?« Crassus war in Begleitung des Senators Quintus Arius, dessen blasierte Ausdrucksweise vom grausamsten aller Dichter, Catull, aufs Unvergesslichste parodiert werden sollte. Arius fügte jedem Vokal am Wortanfang eine Aspirata hinzu. Seinen Namen sprach er Harius aus. Er lief ins Arbeitszimmer. »Du errätst nie, wer da ist«, rief ich aufgeregt. »Crassus«, sagte er, ohne auch nur den Kopf zu heben. Ich war schlagartig ernüchtert. »Du bist nicht überrascht?« »Nein«, erwiderte Cicero und unterzeichnete den nächsten Brief. Er wird uns gleich ein großmütiges Angebot unterbreiten, das natürlich ganz und gar nicht großmütig ist, sondern nur dem Zweck dient, ihn in dem Augenblick in besserem Licht dastehen zu lassen, wenn bekannt wird, dass wir abgelehnt haben. Er hat allen Grund, entgegenkommen zu zeigen, wir haben keinen einzigen. Egal. Führ ihn am besten gleich rein und bleib dann im Zimmer und mach dir Notizen. Ich ging, um Crassus zu holen, und stellte mich dann zum Mitschreiben in eine Ecke. »Du hast ein sehr schönes Haus«, sagte Crassus freundlich wie immer. »Klein, aber reizend. Wenn du mal ans Verkaufen denken solltest, gib mir Bescheid.« »Das ist wirklich sehr nobel von dir«, sagte Cicero, »aber ich fürchte, die Interessen eines gewissen Herrn stehen zwischen uns.« »Nicht unbedingt.« »Ich verfolge mit Bewunderung deine Karriere, Cicero. Du verdienst den Platz, den du dir in Rom erarbeitet hast. Meines Erachtens solltest du im Sommer zum Prätor und in 2 Jahren zum Konsul gewählt werden. Tja, jetzt ist es raus. Möglicherweise könntest du auf meine Unterstützung zählen.« Das war wirklich ein fantastisches Angebot. Cicero geriet völlig aus dem Gleichgewicht. Man bot ihm praktisch auf dem Silbertablett das Konsulat an, seinen Lebenstraum, den offen auszusprechen er nicht mal Pompeius gegenüber gewagt hatte, aus Angst, er könnte das Misstrauen des großen Mannes erregen. »Du überwältigst mich, Crassus«, sagte er. Seine Gefühle hatten ihn so übermannt, dass er sich erst mal räuspern musste, bevor er weitersprechen konnte. »Aber das Schicksal hat uns einmal mehr Plätze in verschiedenen Lagern zugewiesen.« »Nicht unbedingt«, sagte er wieder. »Der Tag vor der Abstimmung ist doch sicher der geeignete Zeitpunkt für einen Kompromiss. Ich erkenne an, dass das Oberkommando Pompeius Idee ist. Aber warum sollten wir das Amt nicht aufteilen?« »Ein aufgeteiltes Oberkommando ist ein Widerspruch in sich. Das Kommando ist so riesig, da ist doch leicht Platz für 2«, sagte Crassus aufgeräumt. »Pompeius bekommt den Osten, ich den Westen, oder Pompeius das Meer und ich das Land, oder umgekehrt, mir völlig egal. Der Punkt ist, dass wir zusammen die Welt beherrschen können, wenn wir dich, Cicero, als Verbindungsglied haben.« Ich bin mir sicher, dass Cicero mit einem aggressiven Crassus gerechnet hatte. Die unerwartete Großzügigkeit dagegen brachte ihn völlig aus dem Gleichgewicht. Nicht zuletzt deshalb, weil Crassus' Vorschlag sowohl vernünftig wie auch patriotisch war. Zudem wäre er auch für Cicero die ideale Lösung, weil er sich so die Freundschaft aller Lager sichern könnte. »Ich werde ihm dein Angebot auf jeden Fall unterbreiten«, versprach Cicero. »Noch vor Einbruch der Dunkelheit wird er es in Händen halten.« »Das bringt mir überhaupt nichts«, sagte Crassus. »Wenn ich nur einen Boten bräuchte, dann hätte ich auch Arius schicken können. Hab ich recht, Arius?« »Absolut.« »Nein, Cicero, du musst es ihm persönlich beibringen.« Er beugte sich vor. »Ich bin ganz offen zu dir. Mein ganzes Herz hängt an einer militärischen Karriere. Welche Nation hat einem Mann eine Statue errichtet, nur weil er reich war? Den einzig dauerhaften Ruhm gibt es nur auf Papyrus oder auf dem Schlachtfeld. Und ein Dichter bin ich ganz sicher nicht. Du siehst also, wenn aus unserem Geschäft etwas werden soll, dann musst du persönlich Pompeius Einverständnis einholen. Du hast ihn dazu gebracht, Rom zu verlassen. Versuch erst gar nicht, es abzustreiten. Und du kannst ihn auch dazu überreden, wieder zurückzukommen.« Er kommt als alleiniger Oberbefehlshaber zurück oder er kommt gar nicht zurück. Das ist sein Standpunkt. »Dann wird Rom ihn nie wiedersehen«, blaffte Crassus, von dem die freundliche Schale abblätterte, wie die billige Farbe von einem seiner feuchten Mietshäuser. »Du weißt ganz genau, was morgen passieren wird. Gabinius wird euer Gesetz einbringen und Trebellius wird in meinem Auftrag sein Veto einlegen. Dann wird Roscius ebenfalls auf meine Anweisung eine Ergänzung einbringen, die ein gemeinsames Kommando fordert, und nicht ein Volkstribun wird es wagen, dagegen sein Veto einzulegen. Sollte Pompeius sich dagegen sperren, dann wird er dastehen wie ein trotziges Kind, das lieber den ganzen Kuchen zermatscht, als nur ein Stück abzugeben.« »Da bin ich anderer Meinung. Das Volk liebt ihn.« »Das Volk hat auch Tiberius Gracchus geliebt und genutzt hat es ihm am Ende gar nichts. Das war ein schreckliches Schicksal für einen patriotischen Römer. Du tätest gut daran, das nicht zu vergessen.« Crassus stand auf. »2 Mal, Marcus Tullius Cicero, habe ich dir in Freundschaft die Hand gereicht«, sagte er sehr leise. »Ein 3. Mal wird es nicht geben.« Und damit marschierte er aus dem Haus. Cicero betrachtete seine Hand. »Fühlt sich an, als ob man Schlangenhaut anfasst«, sagte er. »Tiro, habe ich ihn richtig verstanden? Hat er angedeutet, dass Pompeius und ich das gleiche Schicksal wie Tiberius Gracchus erleiden könnten?« »Ja, ein schreckliches Schicksal für einen patriotischen Römer«, las ich ihm aus meinen Notizen vor. »Was war das Schicksal von Tiberius Gracchus?« »Die Aristokraten haben ihn in die Enge getrieben wie eine Tempelratte und dann ermordet. Und das, während er ein vermeintlich unantastbarer Volkstribun war. Das ist mindestens 60 Jahre her. Tiberius Gracchus.« Er ballte eine Hand zur Faust. Einen Augenblick lang, Tiro, hatte er mich fast so weit, dass ich ihm geglaubt hätte. Aber ich schwöre dir, eher werde ich nie Konsul, als dass ich es mit Crassus Hilfe werde. Geh ins Staatsarchiv und schau dir die Annalen für das Konsulatsjahr von Mucius Scaevola und Calpurnius Pisufrugi an. Schreib alles auf, was in Zusammenhang steht mit Tiberius Gracchus Volkstribunat und seinem Ackergesetz. Sag keinem ein Wort. Zum ersten Mal seit einer Woche lächelte er. Ich hatte keine Ahnung, wonach ich überhaupt suchte, aber ich fand heraus, dass im 621. Jahr seit der Gründung Roms König Attalus III. Von Pergamon gestorben war und sein Reich den Römern vermacht hatte, dass Scipio Africanus der Jüngere die spanische Stadt Numantia zerstört und bis auf 50, die in Ketten gelegt an seinem Triumph in Rom teilnehmen mussten, alle 5000 Einwohner getötet hatte. Und dass Tiberius Gracchus, der berühmte reformerische Volkstribun, ein Gesetz eingebracht hatte, das die Verteilung von öffentlichem Land an gewöhnliche Bürger vorsah, die damals, wie immer, große Not gelitten hatten. Gracchus' Gesetz versetzte die um ihre Besitzungen fürchtenden Aristokraten im Senat so in Rage, dass diese einen Volkstribun namens Marcus Octavius dazu brachten, sein Veto gegen das Gesetz einzulegen. Da das Volk das Gesetz jedoch einmütig befürwortete, argumentierte Gracchus auf der Rostra, dass Octavius seine heilige Pflicht verletze, die Interessen des Volkes zu vertreten. Er forderte die Menschen auf, Octavius abzuwählen, was das Volk sofort in die Tat umsetzte, Wahlbezirk für Wahlbezirk. Aber die Aristokraten nahmen wenige Monate später Rache. Gracchus wurde zu Tode geprügelt. Als ich wieder nach Hause kam, saß Cicero in seinem Arbeitszimmer noch gemütlich mit Antonius Hybrida zusammen, beendete allerdings das Gespräch, als er mich neben der Tür stehen sah. Man hatte Hybrida vor einigen Jahren aus dem Senat geworfen, weil er pleite gewesen war und wegen seiner lockeren Sitten, die sich im Wesentlichen in dem Umstand niederschlugen, dass er eine Sklavin ersteigert hatte, die als seine Mätresse offen mit ihm zusammenlebte. Aber das Volk auf seine eigentümliche Art hatte einen Narren an seiner Liederlichkeit gefressen, und nachdem er ihm ein Jahr lang als Tribun gedient hatte, hatte er es wieder geschafft, in den Senat einzuziehen. »Was hat er gewollt?«, fragte ich. »Meine Unterstützung für seine Kandidatur zum Prätor. Der hat vielleicht Nerven. Kann man wohl sagen. Trotzdem habe ich ihm meine Hilfe zugesichert«, sagte er unbekümmert. Als er mein erstauntes Gesicht sah, fügte er hinzu: »Wenn er Prätor wird, habe ich wenigstens einen Rivalen weniger fürs Konsulat.« Er las meine Notizen aufmerksam durch. Schließlich sagte er halb zu sich selbst, halb zu mir: »Gracchus war der Erste, der es mit dieser Taktik versucht hat. Und der Letzte. Kein Wunder. Egal, ob man damit durchkommt oder nicht, mit den Konsequenzen müsste man noch Jahre leben.« Dann schrieb er eigenhändig eine Botschaft und schickte einen Reiter mit der Anweisung, auf Antwort zu warten, zu Pompeius Landsitz. »Wenn Crassus den Geist von Gracchus heraufbeschwören will«, sagte er grimmig, »das kann er haben.« Am Morgen der Volksversammlung war es bitterkalt. Cicero verließ das Haus früh und ohne großes Gefolge. Nur Quintus und ich begleiteten ihn. Er sei nur der Inspizient der Aufführung, nicht einer der Hauptdarsteller. Vermutlich bin ich einer der wenigen noch Lebenden, die Zeuge des nachfolgenden Dramas wurden. Die 10 Volkstribunen saßen nebeneinander auf ihren Plätzen, darunter wie angeheuerte Gladiatoren die beiden gegnerischen Pärchen, Gabinius und Cornelius, pro Pompeius, sowie Trebellius und Roscius, pro Crassus. Der amtliche Ausrufer absolvierte mit scharfer Stimme die zweite Lesung des Gesetzes. Danach trat Gabinius vor und hielt eine kurze Rede. Er habe eine erfreuliche Nachricht, sagte er, eine Nachricht, für die das Volk Roms gebetet habe. Pompeius Magnus, tief berührt vom Leid der Nation, habe seine Position nochmals überdacht und sei gewillt, seinem Volk als Oberbefehlshaber zu dienen. Aber nur, wenn es der einstimmige Wille von ihnen allen sei. »Ist das euer Wille?« rief er laut, worauf ihm begeisterter Jubel entgegenschlug. »Dann lasst uns zur Wahl schreiten.« Langsam erhob sich Trebellius von seinem Platz und trat vor, mit erhobener Hand, zum Zeichen seines Einspruchs. Gabinius betrachtete ihn voller Verachtung und brüllte dann in die Menge, »Bürger Roms, wollt ihr ihn sprechen lassen?« »Nein«, kreischte die Menge. Worauf Trebellius rief, »Dann lege ich hiermit mein Veto ein.« An jedem anderen Tag in den vergangenen 400 Jahren, außer im Jahr von Tiberius Gracchus Volkstribunat, wäre mit diesem Satz das Gesetzgebungsverfahren beendet gewesen. An diesem schicksalhaften Morgen jedoch brachte Gabinius die höhnisch johlende Menge mit einer Handbewegung zum Schweigen und sagte, »Stimmt ihr Trebellius zu?« »Nein«, brüllten die Menschen, »nein, nein!« »Dann beantrage ich gemäß dem von Tiberius Gracchus geschaffenen Präzedenzfall, dass Trebellius wegen Missachtung seines Amtseides, der ihn zur Vertretung der Interessen des Volkes verpflichtet, als Tribun abgesetzt wird und beantrage weiter, dass sofort darüber abgestimmt wird.« Cicero schaute mich an. »Jetzt fängt das Schauspiel an«, sagte er. Sekundenlang schauten sich die versammelten Bürger nur stumm an. Dann begannen sie zu nicken, begriffen allmählich, und die Erkenntnis äußerte sich in einem langsam ansteigenden Geräuschpegel. Es war die Erkenntnis, dass sie jetzt abstimmen konnten und die hohen Herren im Senat nicht die Macht hatten, sie daran zu hindern. Vor allem der sonst so beherrschte Crassus war außer sich. Mit vor Zorn rot angelaufenem und verzerrtem Gesicht versuchte er vergeblich, das Podium zu stürmen. Er entdeckte Cicero, zeigte auf ihn und brüllte etwas, doch er war zu weit weg und es war zu laut, als dass wir ihn hätten verstehen können. Cicero lächelte. Die Wahl begann. Als 17 Bezirke für Trebellius Absetzung votiert hatten, ordnete Gabinius eine Unterbrechung der Abstimmung an. Er zitierte Trebellius an den vorderen Rand des Podiums und fragte ihn, ob er sich nun dem Willen des Volkes beugen und so sein Amt als Tribun retten wolle, oder ob er den 18. Wahlgang für nötig halte, der ihn mit Sicherheit das Amt kosten werde. Das war Trebellius' Gelegenheit, als heldenhafter Kämpfer für seine Sache in die Geschichte einzugehen. Aber er zog das Veto zurück. Ich brauche wohl kaum hinzuzufügen, dass er fortan von beiden Lagern mit Verachtung gestraft wurde und nie mehr in Erscheinung trat. Alle Augen richteten sich nun auf Roscius, Crassus' zweiten Tribun. Das Volk war jedoch inzwischen so aufgebracht, dass es ihm die Anhörung verweigerte. Es entstand ein derart ohrenbetäubendes Geschrei, dass, so erzählte man sich später, ein gerade über das Forum fliegender Rabe tot vom Himmel fiel. Angesichts des Aufruhrs konnte Roscius nichts weiter tun, als mit zwei erhobenen Fingern sein Veto gegen das Gesetz einzulegen und gleichzeitig zum Ausdruck zu bringen, dass er zwei Oberbefehlshaber bevorzuge. Beim Versuch per Abstimmung, einen zweiten Volkstribun aus dem Amt jagen zu wollen, darüber war sich Gabinius im Klaren, würde ihm nicht nur das Sonnenlicht abhanden kommen, sondern auch die Möglichkeit, das Oberkommando noch heute beschließen zu lassen. Also wandte er Roscius einfach den Rücken zu und gab die Gesetzesvorlage ungeachtet des Einspruchs zur Abstimmung frei. »Das war's«, sagte Cicero zu mir, während die Wahlhelfer wieder zu ihren Plätzen zurückliefen. »Die Sache ist durch. Lauf zu Pompeius Haus und sag Bescheid, dass sofort jemand zum General rausreiten soll. Und zwar mit folgender Botschaft, schreib auf, das Gesetz ist angenommen, der Oberbefehl geht an dich. Sofortige Rückkehr nach Rom erforderlich, noch heute Abend. Zur Stabilisierung der Lage ist deine Anwesenheit unerlässlich. Gezeichnet Cicero.« Und so wurde mit der von allen Wahlbezirken einstimmig beschlossenen Lex Gabinia ein Gesetz verabschiedet, das gewaltige Auswirkungen haben sollte, für alle persönlich Betroffenen, für Rom, für die Welt. Die Chronisten schätzten später, dass etwa 20.000 Menschen ins Zentrum Roms geströmt waren, um Pompeius Weihe zum Oberbefehlshaber der Welt mitzuerleben. Angesichts der riesigen Menge wagten nicht einmal Catullus und Hortensius eine letzte Aktion des Widerstands, obwohl sie, da bin ich mir sicher, gerne noch einen weiteren Versuch unternommen hätten. Stattdessen waren sie und die anderen Senatoren genötigt, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Bezeichnenderweise war Crassus nicht einmal dazu in der Lage. Er kam erst gar nicht. Pompeius sagte nicht viel. Er begnügte sich mit einigen von Cicero formulierten Beteuerungen demütiger Dankbarkeit und einem Appell, die Einheit der Nation zu bewahren. Dann verschwand er im Tempel der kapitolinischen Trias, wo er Jupiter einen Bullen opferte, um danach sofort, ohne sich von Cicero oder sonst jemandem zu verabschieden, die Stadt zu verlassen. Es sollte 6 Jahre dauern, bis er nach Rom zurückkehrte. Bei den jährlichen Wahlen für die Prätur in jenem Sommer hatte Cicero am besten abgeschnitten. 2-mal jedoch hatten die Wahlen abgebrochen werden müssen, weil es auf dem Marsfeld zu wüsten Schlägereien gekommen war. Cicero hatte Crassus im Verdacht, eigens Schläger angeheuert zu haben, um die Wahlen zu sabotieren, konnte aber nichts beweisen. Was auch immer dahinter steckte, es dauerte jedenfalls bis September, bevor die 8 gewählten Prätoren im Senat zusammenkamen, damit festgelegt werden konnte, wer im kommenden Jahr für welchen Gerichtshof den Vorsitz übernehmen würde. Die Entscheidung wurde wie üblich durch das Los getroffen. Das begehrteste Amt war das des Stadtprätors, der in jenen Tagen die gesamte Gerichtsbarkeit unter sich hatte, hinter den beiden Konsuln der dritte Mann im Staate und außerdem für die Ausrichtung der Spiele des Apollo verantwortlich war. War das der Haupttreffer unter den zu verteilenden Posten, so war der Gerichtshof der Veruntreuung der, den man unter allen Umständen vermeiden wollte. Er war geradezu niederschmetternd langweilig. Natürlich wäre mir die Stadtprätur am liebsten, vertraute mir Cicero auf dem Weg zum Senat an. Ganz ehrlich, wenn ich bei Veruntreuungen 1 Jahr lang Akten wälzen muss, dann hänge ich mich auf. Mit allem anderen kann ich leben. Er war aufgeräumter Stimmung an jenem Morgen. Die Wahlen waren endlich vorbei und er hatte die meisten Stimmen bekommen. Pompeius hatte nicht nur Rom, sondern inzwischen auch Italien verlassen, so dass Cicero von keinem mächtigen Mann mehr überragt wurde. Er war dem Konsulat jetzt sehr nah. Die Lose lagen in einer antiken Urne, die schon seit Jahrhunderten für diesen Zweck benutzt wurde, und der präsidierende Konsul Glabrio rief die Kandidaten auf, Antonius Hybrida als Ersten. Er steckte seine zitternde Hand in die Urne, zog ein Täfelchen heraus, gab es Glabrio, der eine Augenbraue lupfte und dann sagte, Stadtprätor. Einen Augenblick lang herrschte Stille. Doch dann brach ein derart brüllendes Gelächter los, dass die unter dem Dach hockenden Tauben in einer spritzenden Wolke aus Kot und Federn davonstoben. Hortensius und einige andere Aristokraten, die gewusst hatten, dass Cicero Hybrida unterstützt hatte, stießen sich gegenseitig höhnisch grinsend in die Rippen. Crassus wäre vor Wonne fast von seiner Bank gefallen, während Hybrida selbst, der nun bald der dritte Mann im Staat sein würde, in den Saal strahlte und das Hohngelächter fälschlicherweise als Freude über sein Losglück deutete. Aquilius Gallus bekam das Gericht, das für das Wahlrecht zuständig war, Cassius Longinus zog Landesverrat und als Quintus Cornificius das Gericht für Strafsachen zufiel, sahen Ciceros Chancen allmählich ziemlich mies aus, und zwar dermaßen mies, dass ich nun mit dem Schlimmsten rechnete. Glücklicherweise erwischte der Nächste an der Urne, Gaius Orchivius, das Gericht für Veruntreuungen. Nachdem Sulpicius Galba mit der Prozessführung von Verbrechen gegen den Staat betraut worden war, blieben für Cicero nur noch 2 Möglichkeiten. Das vertraute Terrain des Gerichtshofs für Erpressungen oder der Posten des Fremdenprätors, als der er im Grunde nichts weiter als Hybridas Stellvertreter gewesen wäre. Ein bitteres Schicksal für den schlauesten Mann der Stadt. Er griff in die Urne und zog Erpressungen. Es lag eine gewisse wohltuende Symmetrie darin, dass es Glabrio war, der frühere Vorsitzende eben jenes Gerichtshofs, in dem Cicero sich seinen Namen gemacht hatte, der die Ernennung verlas. Das Amt des Fremdenprätors ging folglich an Varinius Glaber. Damit war die Leitung der Gerichtshöfe für das kommende Jahr festgelegt und das vorläufige Starterfeld für das Rennen um das Konsulat abgesteckt. So ruhmreich Pompeius Wahlsieg gewesen war, so verdächtig schnell lief die so heftig umstrittene Operation schließlich ab. Am Ende des Winters, organisiert, wie Cicero formulierte, Anfang Frühling begonnen, in der Mitte des Sommers abgeschlossen. Die Piraten waren besiegt. Man konnte sich schon fragen, ob ein auf dem üblichen Wege berufener Kriegsherr die Aufgabe nicht genauso gut erledigt hätte. Trotzdem gab es an seinem Erfolg nichts zu rütteln. Die Piraten waren wie ein Teppich aufgerollt worden. In einer gewaltigen Schlacht zu Wasser und zu Lande wurden 10.000 Piraten getötet, 4.000 Schiffe zerstört und weitere 20.000 Mann gefangen genommen. Allerdings ließ er diese nicht kreuzigen, wie es Crassus sicher getan hätte, sondern siedelte sie samt ihrer Familien in den entvölkerten Städten im Landesinneren von Griechenland und Kleinasien wieder an. Mit der ihm eigenen Bescheidenheit benannte er eine der Städte in Pompeiopolis um. Nichts von all dem tat er in Absprache mit dem Senat. Cicero verfolgte das fantastische Vorrücken seines Gönners mit gemischten Gefühlen. Pompeiopolis, bei allen Göttern, wie vulgär! Denn sobald Phase 1 des Feldzugs, die Vernichtung der Seeräuber, abgeschlossen war, lief auf dem Forum Phase 2 an. Gabinius begann dafür zu agitieren, Lucullus das Kommando über die Legionen im Osten zu entziehen und Pompeius zu übertragen. Dabei griff er zum gleichen Trick wie schon für seine Lex Gabinia. Er nutzte seine Vollmachten als Volkstribun und ließ auf der Rostra Zeugen aufmarschieren, die dem Volk ein erbärmliches Bild vom Krieg gegen Mithridates zeichneten. Der Armut der kämpfenden Truppe stellte Gabinius den gewaltigen Reichtum ihres aristokratischen Befehlshabers gegenüber, der so viel Kriegsbeute nach Rom habe schaffen lassen, dass er sich vor den Toren der Stadt jetzt einen großen Palast bauen könne. Die aufgebrachten Bürger verbrannten auf dem Forum eine Puppe von Lucullus. Im Dezember schieden Gabinius und Cornelius aus ihren Ämtern aus und eine neue Pompeius-Marionette, der designierte Volkstribun Gaius Manilius, warte von nun an dessen Interessen in den Volksversammlungen. Als erstes brachte er ein Gesetz ein, das vorsah, Pompeius den Oberbefehl im Krieg gegen Mithridates sowie die Verwaltung der Provinzen Asia, Kilikien und Bithynien zu übertragen. Die beiden letzteren wurden von Lucullus verwaltet. Sollte sich Cicero auch nur leise Hoffnungen gemacht haben, das Thema möge unbemerkt an ihm vorüberziehen, so wurden sie zerstört, als Gabinius ihn mit einer Botschaft von Pompeius aufsuchte. Darin brachte der General knapp seine besten Wünsche zum Ausdruck, sowie die Hoffnung, dass er, Cicero, die Lex Manilia mit all ihren Bestimmungen unterstützen möge. »Mit all ihren Bestimmungen«, wiederholte Gabinius. »Du weißt, was das bedeutet.« »Ich nehme an, das schließt eine Verfügung ein, dir das Kommando über die Legionen am Euphrat zu übertragen, was wiederum bedeutet, dass du nach Ablauf deiner Amtszeit als Volkstribun Immunität vor jeglicher Strafverfolgung genießt.« »In der Tat.« Gabinius steckte grinsend die Brust vor und lieferte mit schnaufender Stimme eine passable Pompeius-Imitation ab. »Ist er nicht klug, meine Herren? Hab ich's nicht immer gesagt?« »Reg dich wieder ab, Gabinius«, sagte Cicero verdrossen. »Du kannst sicher sein, dass ich mir niemanden vorstellen kann, den ich lieber am Euphrat sähe.« Den Prügelknaben für einen großen Mann abzugeben, ist in der Politik eine gefährliche Rolle. Aber genau die musste Cicero jetzt spielen. Wieder waren es Catulus und Hortensius, die die Opposition gegen Pompeius anführten. Aber sie hatten keine anderen Argumente anzubieten als die schon gegen die Lex Gabinia vorgebrachten, so dass Cicero sie in der Luft zerriss. Das Gesetz wurde angenommen, Lucullus seines Kommandos enthoben und Gabinius damit betraut. Was Cicero betraf, so hatte er zwar ein weiteres Hindernis auf dem Weg zum Konsulat genommen, war den Aristokraten aber nun noch verhasster als je zuvor. Am 6. Juli, dem ersten Tag der Spiele des Apollo, begann traditionell der Wahlkampf, obwohl man in jener Zeit den Eindruck hatte, dass immer Wahlkampf herrschte. Kaum war einer zu Ende, fieberten die Kandidaten schon dem nächsten entgegen. Cicero witzelte, dass das eigentliche Regierungsgeschäft lediglich die Zeit zwischen den Wahltagen füllte. Wie auch immer, das öffentliche Unterhaltungsprogramm zu Ehren Apollos oblag dem Stadtprätor, und das war in jenem Jahr Antonius Hybrida. Niemand hatte sich große bzw. überhaupt irgendwelche Hoffnungen auf einigermaßen zufriedenstellende Spiele gemacht, denn jedermann wusste, dass Hybrida sein ganzes Geld versoffen und verspielt hatte. So war es eine große Überraschung, dass er nicht nur eine Serie wunderbarer Theateraufführungen auf die Beine stellte, sondern auch verschwenderische Spektakel im Circus Maximus. Und dann, ein paar Tage später, geschah etwas, das Ciceros Schicksal und die Zukunft des Staates in vollkommen neue Bahnen lenkte, obwohl Cicero das zu jener Zeit nicht erkannte. Eine Botschaft flatterte aus heiterem Himmel ins Haus, in der Cicero aufgefordert wurde, beim Pontifex Maximus, Metellus Pius, vorstellig zu werden. Pius war sehr alt, 64 mindestens, und eine so hochstehende Persönlichkeit, dass er sich bislang noch nie dazu herabgelassen hatte, mit Cicero ein Wort zu wechseln, geschweige denn, ihn zu einem Gespräch einzubestellen. Ohne Cicero die Hand anzubieten oder einen Stuhl, ohne jede Höflichkeitsfloskel, kam Pius sofort zur Sache. »Prätor, ich muss mit dir über Sergius Catilina sprechen.« Bei der bloßen Erwähnung des Namens versteifte sich Ciceros Körper. Catilina war der Mann, der seinen entfernten Vetter, den popularen Politiker Gratidianus, zu Tode gefoltert hatte. In der Zeit von Sullas Proskriptionen, als auf dem Forum Todeslisten aushingen, war Catilina unter den sogenannten Percussores einer der geschicktesten Mörder mit Hammer und Messer gewesen und hatte aus den Gütern der von ihm Exekutierten jede Menge Geld herausgepresst. Zu den Opfern gehörte auch sein eigener Schwager. Außerdem führte er ein sexuell ausschweifendes Leben. Vor 7 Jahren hatte man Catilina wegen der sexuellen Beziehung zu einer vestalischen Jungfrau angeklagt, bei der es sich um niemand anderen als Terentias Halbschwester Fabia gehandelt hatte. Doch die Aristokraten hatten sich unter Catullus' Führung um Catilina geschart und seinen Freispruch gesichert, so dass er seine politische Karriere nahtlos fortsetzen konnte. Vor 2 Jahren war er Prätor und danach Statthalter in der Provinz Afrika gewesen. Er war gerade erst nach Rom zurückgekehrt. »Seit mein Vater vor 50 Jahren Statthalter von Afrika war«, sagte Pius, »sind die Mitglieder meiner Familie immer die wichtigsten Patrone der Provinz gewesen. Die Menschen dort wenden sich an mich, wenn sie Schutz suchen, und ich kann dir sagen, Prätor, dass kein Mann sie je so erzürnt hat wie Sergius Catilina. Er hat die Provinz vollkommen ausgeplündert, hat den Bürgern Steuern abgepresst, hat gemordet, hat ihre Tempelschätze geraubt, hat ihre Frauen und Töchter vergewaltigt. Dieses Sergi«, rief er angeekelt, wirkte einen gelben Schleimbrocken aus seinem Rachen nach oben und spuckte ihn auf den Boden. »Ich höre, du bist der verantwortliche Prätor, der solche Kreaturen zur Rechenschaft zieht.« Er musterte Cicero von Kopf bis Fuß. »Erstaunlich, ich kann nicht behaupten, dass ich wüsste, wer du überhaupt bist. Aber gut, was gedenkst du also zu unternehmen?« Cicero behielt immer die Ruhe, wenn jemand versuchte, ihn zu beleidigen. Er sagte nur: »Haben die Afrikaner schon eine Anklage vorbereitet?« »Ja. Eine Abordnung befindet sich bereits in Rom und sucht nach einem geeigneten Ankläger. An wen sollen sie sich wenden?« »Ich kann dir da kaum weiterhelfen. Schließlich bin ich der Vorsitzende des Gerichts und habe unparteiisch zu bleiben.« »Blabla, erspar mir das. Wer ist der Richtige dafür?« »Das wird nicht ganz leicht werden«, sagte Cicero. »Catilinas Gewalttätigkeit ist allgemein bekannt. Der Mann braucht Mut, der Klage gegen einen derart schamlosen Mörder einreicht, und vermutlich wird Catilina sich im nächsten Jahr um das Konsulat bewerben. Da wächst ein mächtiger Feind heran.« »Konsulat?« Pius schlug sich plötzlich heftig auf die Brust. »Sergius Catilina wird nicht Konsul werden, nicht im nächsten und auch in keinem anderen Jahr, nicht solange noch ein Rest von Leben in diesen alten Knochen steckt. Es muss doch in dieser Stadt einen Mann geben, der manns genug ist, diesen Schurken vor seinen Richter zu bringen. Und du, Prätor, hast nichts weiter zu tun, als in deinem Kalender genügend Platz freizuhalten, damit dieser Fall zur Anhörung kommt.« Damit drehte er sich um und schlurfte mürrisch vor sich hin brummend davon. Während er ihm hinterher schaute, runzelte Cicero die Stirn und schüttelte den Kopf. Er war ohne Frage erschüttert. »Das ist eine Entwicklung, Tiro, die wirklich ernst ist. Ich hätte das kommen sehen müssen. Als ich ihn fragte, was es ihn kümmere, ob man Catilina anklage oder nicht, antwortete er in vernichtendem Tonfall: »Weil es verboten ist, du Spatzenhirn, sich zu einer Wahl zu stellen, wenn gegen dich ein Verfahren läuft. Das heißt, wenn die Afrikaner einen Fürsprecher finden und wenn Anklage gegen Catilina erhoben wird Und wenn sich der Fall bis in den nächsten Sommer hineinzieht, dann bleibt Catilina von der Teilnahme an der Konsulatswahl ausgeschlossen, bis der Fall entschieden ist. Was weiter heißt, sollte Catilina aus Zufall freigesprochen werden, ist er mein Gegner in meinem Jahr. Ein paar Wochen nachdem Metellus Pius Cicero zu sich zitiert hatte, fanden die Konsulatswahlen jenes Jahres statt. Der Einsatz von Bestechungsgeldern seitens der Sieger war jedoch dermaßen schamlos, dass die Wahlen sofort annulliert und für Oktober neu angesetzt wurden. Catilina nutzte die Gelegenheit und meldete seine Kandidatur an. Der alte Kämpfer Pius machte jedoch Catilinas Hoffnungen in seiner wahrscheinlich letzten siegreichen Schlacht zunichte. Der Senat legte fest, dass nur die Kandidaten wieder antreten konnten, die auch schon bei der ersten Wahl zur Abstimmung gestanden hatten. Die Folge war einer von Catilinas berüchtigten Wutausbrüchen. Auf dem Forum stieß er die wüstesten Drohungen aus, die der Senat so ernst nahm, dass er den Konsuln eine bewaffnete Leibwache zur Seite stellte. Was die Klage der Afrikaner anging, so hatte, wie nicht anders zu erwarten, niemand den Mut gehabt, ihren Fall vor dem Gerichtshof für Erpressungen zu vertreten. Dennoch hatte sein neuer Gehilfe Caelius Rufus beunruhigende Neuigkeiten für Cicero. Caelius war damals 17 und ziemlich unbotmäßig. Er war groß und gut aussehend und ging mit seiner tiefen Stimme und dem kleinen Spitzbart, der bei ihm und seinen eleganten Freunden gerade in Mode war, leicht als Mann von Anfang 20 durch. Bei seinen nächtlichen Streifzügen zog er saufend und hurend mit einer Gruppe übel beleumundeter junger Adliger durch die Stadt. Der Anführer der Bande, hauptsächlich weil er der älteste und reichste war, war Clodius Pulcher. Er war etwa Mitte 20 und hatte im Osten 8 Jahre Militärdienst abgeleistet. Jetzt war er wieder in Rom und suchte nach einer Möglichkeit, sich einen Namen zu machen. Und er hatte sie gefunden. Er würde die Klage gegen Catilina einreichen. Als Caelius am nächsten Morgen in Ciceros Arbeitszimmer stürmte, um ihm die Geschichte zu erzählen, wollte der sie zunächst nicht glauben. Was er von Clodius wusste, war nur das überall umlaufende skandalöse Gerücht, dass er mit seiner eigenen Schwester geschlafen hatte. »Was hat so eine Kreatur in einem Gerichtssaal verloren?«, höhnte er, »außer als Angeklagter.« Doch Clodius meinte, was er sagte, und ließ seinen Worten noch am gleichen Tag Taten folgen. Die Wahrscheinlichkeit allerdings, dass der Fall noch bis Juli zur Anhörung kommen sollte, war gleich null. Was bedeutete, dass Catilina in diesem Jahr nicht mehr fürs Konsulat kandidieren konnte und deshalb unausweichlich ins nächste Jahr, Ciceros Jahr, rutschen würde. »Genau das habe ich vor einem Jahr prophezeit. Tiro ist mein Zeuge«, rief Cicero, als er hörte, dass Clodius die Anklageschrift tatsächlich überreicht hatte. »Vielleicht wird Catilina ja verurteilt und muss ins Exil«, sagte Quintus. »Mit diesem parfümierten Gockel als Ankläger, von dem jeder Sklave in ganz Rom weiß, dass er der Liebhaber seiner eigenen Schwester war, ich hätte Catilina vor Gericht in die Knie zwingen sollen. Das wäre einfacher gewesen, als ihn an der Wahlurne zu bezwingen.« Er schwieg und starrte vor sich hin. Dann begann er leise zu sprechen. »Nur mal angenommen, ich würde Catilina anbieten, seine Verteidigung zu übernehmen. Wenn ich einen Freispruch herausschlagen kann, dann wäre er verpflichtet, mich bei den Konsulatswahlen zu unterstützen. Wenn er aber schuldig gesprochen wird und ins Exil gehen muss, dann ist das sein Ende. Also, mit beidem könnte ich gut leben.« »Du würdest tatsächlich Catilina verteidigen?« Quintus kannte seinen Bruder sehr gut. Der musste sich schon einiges leisten, bevor Quintus schockiert war. An diesem Tag aber war er fast sprachlos. »Wenn er einen Anwalt nötig hätte, würde ich sogar den schwärzesten Dämon aus der Unterwelt verteidigen. Das ist der Kern unseres Rechtssystems.« Cicero runzelte die Stirn. »Ich will das Amt, das Unsterblichkeit bedeutet, das Konsulat. Gibt es einen besseren Grund zu kämpfen? Meine Antwort lautet, ja, ich werde Catilina verteidigen, wenn nötig, und dann werde ich so schnell wie möglich wieder mit ihm brechen. Und er wird genau das Gleiche machen. Das ist die Welt, in der wir leben.« Cicero lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und hob beide Hände. »Das ist Rom.« Cicero entschloss sich, Catilina wissen zu lassen, dass er an der Übernahme seiner Verteidigung interessiert sei. Er zerbrach sich ausgiebig den Kopf darüber, wie er ihm das Angebot zukommen lassen solle, denn erstens wollte er bei einer Ablehnung nicht sein Gesicht verlieren und zweitens wollte er sich für den Fall, dass er im Senat unter Druck geriete, die Möglichkeit offen halten, jede Kontaktaufnahme zu Catilina abzustreiten. Schließlich entschied er sich für ein Vorgehen, dessen Gewitztheit typisch für ihn war. Er ließ Caelius in sein Arbeitszimmer rufen, schwor ihn auf absolute Vertraulichkeit ein und eröffnete ihm dann seinen Plan, Catilina zu verteidigen. Was er davon halte, das war genau die Art Klatsch, die Caelius so liebte. Natürlich konnte er der Versuchung nicht widerstehen und gab die vertraulichen Informationen an seine Freunde weiter, darunter auch Marcus Antonius, der nicht nur Hybridas Neffe, sondern auch der Adoptivsohn von Catilinas engem Freund Lentulus Sura war. Ich schätze, es dauerte gerade mal anderthalb Tage, dann stand ein Bote mit einem Brief von Catilina vor der Tür. Er ließ anfragen, ob Cicero ihn nicht mal besuchen wolle und schlug einen Termin nach Einbruch der Dunkelheit vor, wegen der Vertraulichkeit. »Der Fisch hat also angebissen«, sagte Cicero und zeigte mir den Brief. Er schickte den Sklaven mit der mündlichen Antwort zurück, dass er Catilina noch heute Abend in dessen Haus besuchen werde. Terenzia stand inzwischen kurz vor der Niederkunft ihres zweiten Kindes und fand die Julihitze in Rom unerträglich. Sie lag unruhig stöhnend im stickigen Speisezimmer auf einem Sofa, flankiert von Tullia, inzwischen Frugis Verlobte, und einem Hausmädchen, das ihr Luft zufächelte. Ihre Laune, die auch im günstigsten Fall immer unter leicht erhöhter Temperatur litt, bewegte sich in diesen Tagen permanent im Fieberbereich. Harsch fragte sie, wohin Cicero so spät noch wolle. Nur widerwillig berichtete er ihr von Catilinas Einladung. Und natürlich brachte sie das noch mehr in Rage. Wie könne er auch nur eine Sekunde die Gesellschaft dieses Monsters ertragen, das ihre eigene Schwester, eine vestalische Jungfrau, verführt habe? Worauf Cicero nur spöttisch anmerkte, Fabia sei schon immer mehr vestalisch als Jungfrau gewesen. Terenzia versuchte vergeblich, sich aufzusetzen, und so geleiteten den amüsiert lächelnden Cicero und mich nur ihre wütenden Beschimpfungen bis zur Haustür. Catilinas Haus war problemlos zu finden, denn es befand sich in unmittelbarer Nähe des Tempels der Luna, der nachts zu Ehren der Mondgöttin immer von Fackeln beleuchtet wurde. Vor der Tür wartete ein Sklave, der uns in die Vorhalle der Villa der Sergii führte, wo Cicero von einer wunderschönen Frau begrüßt wurde. Dabei handelte es sich um Catilinas Frau Aurelia Oristilla, deren Tochter Catilina zuerst verführt haben soll, bevor er sich dann an ihre Mutter herangemacht hatte, um deren wegen er danach seinen Sohn aus erster Ehe ermordet hatte. Cicero wusste das alles und schnitt Aurelias Begrüßung schroff ab. »Ich bin gekommen«, sagte er, »um mit deinem Mann zu sprechen, nicht mit dir.« Sie biss sich auf die Lippen und verstummte. Ich erinnere mich noch an den merkwürdigen Umstand, dass das Haus anscheinend erst kürzlich fast vollständig ausgeräumt worden war. An den Wänden zeichnete sich da, wo einmal Bilder gehangen hatten, rechteckige Umrisse ab, und auf dem Boden markierten Staubringe die Stellen, an denen vorher Statuen gestanden hatten. Catilina war überraschend groß, mindestens einen Kopf größer als Cicero. Die zweite Überraschung war, dass hinter ihm Clodius stand. Für Cicero muss das ein gewaltiger Schock gewesen sein, doch er schüttelte geistesgegenwärtig beiden die Hand. »Unserer Meinung nach sollte die Sache so ablaufen«, sagte Catilina. »Unser junger Clodius hier hält eine brillante Rede für die Anklagevertretung, und jeder wird sagen, das ist der neue Cicero, jetzt ist Catilina fällig. Aber dann kommst du, Cicero, und konterst mit einer noch brillanteren Rede für die Verteidigung, so dass es anschließend keinen Menschen mehr überrascht, wenn ich freigesprochen werde. Das Ende der Geschichte ist, dass wir den Leuten ein gutes Spektakel geliefert haben und jeder von uns danach besser dasteht als vorher. Ich werde vor dem Volk Roms für unschuldig erklärt, Clodius bekommt seinen Lorbeer als der tapfere kommende Mann, und du hast einen weiteren fulminanten Sieg vor Gericht errungen für einen Mandanten, der noch eine Spur nobler ist als deine übliche Klientel. Und wenn die Geschworenen anders entscheiden? Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Catilina klopfte auf seine Tasche. Um die habe ich mich gekümmert. Das Recht ist ja so teuer heutzutage, sagte Clodius lächelnd. Der arme Catilina musste sogar seine Familienerbstücke versilbern. Ich muss die Prozessakten einsehen, sagte Cicero. Wann beginnt die Anhörung? In 3 Tagen, antwortete Catilina. Reicht das, damit du dich vorbereiten kannst? Wenn man die Geschworenen schon überzeugt hat, dann reichen mir für meine Rede 2 kurze Sätze. Das hier ist Catilina, schickt ihn nach Hause. Oh nein, so kommst du mir nicht davon. Ich will die komplette ciceronische Aufführung. Ja, ja, schon gut, schnitt ihm Cicero kühl das Wort ab. Wie du weißt, hatte ich eigentlich vor, diesen Sommer zur Konsulatswahl anzutreten, aber dann machte mir dieser Übeltäter hier einen Strich durch die Rechnung. Für einen Mann seiner Größe war Catilina unerhört behende. Er machte plötzlich einen Satz nach vorn, schlang seinen muskulösen rechten Arm um Clodius' Hals und drückte den Kopf des Jüngeren so weit nach unten, dass dieser wehrlos in seinem Klammergriff hing. Heute frage ich mich, ob er nicht im nächsten Augenblick mit einer ruckartigen Aufwärtsbewegung seines Unterarms Clodius' Genick gebrochen hätte, wenn Cicero nicht ruhig gesagt hätte, »Als dein Verteidiger, Catilina, erlaube ich mir den Hinweis, dass es ein schwerwiegender Fehler wäre, deinen Ankläger zu ermorden.« Catilina wirbelte herum und starrte Cicero mit finsterem Blick an. Dann fing er an zu lachen. Er verstrumpelte Clodius' blondes Lockenhaar und gab ihn frei. Clodius stolperte hustend zurück und massierte seine Schläfen und seine Kehle. Er warf Catilina einen Blick zu, in dem die pure Mordlust stand. Doch auch er fasste sich sofort wieder, fing an zu lachen und richtete sich auf. Sie umarmten sich, Catilina rief nach mehr Wein und wir überließen sie ihrem Gelage. »Ein liebenswertes Pärchen«, sagte Cicero, als wir am Tempel der Luna vorbeigingen. »Mit ein bisschen Glück haben sie sich bis morgen früh gegenseitig umgebracht.« Als wir Ciceros Haus erreichten, lag Terenzia in den Wehen. Es gab keinen Zweifel. Ihre Schreie waren bis auf die Straße zu hören. Cicero stand im Atrium und war weiß vor Panik und Entsetzen. »Allmächtiger Himmel! Das hört sich an, als würde sie gefoltert. Terenzia!« Er lief zur Treppe, wurde aber von einer der Hebammen aufgehalten. Eine quälend lange Zeit warteten wir im Speisezimmer. Ich machte mich daran, die Gerichtsunterlagen, die mir der Sklave in Catilinas Haus gegeben hatte, auf dem Boden auszubreiten und nach bestimmten Kategorien zu ordnen. Anklagepunkte, eidliche Aussagen, Zusammenfassungen von Urkundenbeweisen. Um sich abzulenken, fing Cicero schließlich an zu lesen. Auf dem Bauch liegend hob er eine Papyrusrolle nach der anderen auf und vertiefte sich in die Unterlagen. Nach 2 Stunden warf er die Rollen angeekelt beiseite und bat mich, Papier zu holen. Er wolle ein paar Briefe diktieren. Der erste war für seinen Freund Atticus. »Es ist schon lange her, dass ich eine Zeile von dir in Händen hielt. Über meinen Wahlkampf habe ich dir schon ausführlich berichtet. Im Augenblick bereite ich die Verteidigung meines Mitkandidaten Catilina vor. Wir haben geneigte Geschworene und die Anklagevertretung wird in jeder Hinsicht kooperieren. Im Falle eines Freispruchs sollte Catilina einer Zusammenarbeit mit mir im Wahlkampf wohlwollender gegenüberstehen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Sollte es anders ausgehen, werde ich es philosophisch nehmen. Ich brauche dich hier und zwar bald. Jeder scheint der festen Meinung zu sein, dass deine adligen Freunde sich große Mühe geben werden, um meine Wahl zu verhindern.« An dieser Stelle bricht der Brief ab, denn von oben war nun ein anderes Geräusch zu hören, nämlich das krähende Kreischen eines Neugeborenen. Cicero sprang auf und stürmte die Treppe hinauf. Als er kurze Zeit später wieder zurückkam, nahm er mir schweigend Brief und Stift aus den Händen und schrieb oben auf die Seite, »Ich habe die Ehre, dir mitzuteilen, dass ich Vater eines Sohnes geworden bin.« Natürlich war es mir nicht gestattet, Terenzias Zimmer zu betreten, aber ein paar Stunden nach der Geburt brachte Cicero seinen Sohn nach unten und präsentierte ihn stolz den Mitgliedern des Haushalts und seinen Klienten. Vorsichtig trug er seinen Sohn ins Atrium und zeigte ihm die Stelle an der Wand, wo eines Tages, wenn seine Träume sich bewahrheiteten, sein eigenes Bildnis als Konsul hängen würde. »Und dann«, flüsterte Cicero, »bist du Marcus Tullius Cicero, Sohn des Konsuls Marcus Tullius Cicero?« »Na?« »Hört sich nicht schlecht an, was?« »Mit spöttischen Bemerkungen von wegen neuer Mann brauchst du dich nicht mehr herumzuärgern.« Als wir am nächsten Morgen wieder bei Catilina eintrafen, war der ehemalige Statthalter von Afrika die Liebenswürdigkeit in Person. Die Geburt von Ciceros Sohn hatte man ihm offenbar schon zugetragen, denn er schüttelte seinem Advokaten herzlich die Hand, zog eine wunderschöne Kassette aus Kalbleder hervor und bestand darauf, dass Cicero sie sofort öffnete. Zum Vorschein kam ein Amulett für ein Neugeborenes aus Silber, das Catilina aus Utica mitgebracht hatte. Das ist sehr großzügig von dir, Catilina, sagte Cicero. Einen Augenblick lang drehte er das Amulett noch zwischen den Fingern und wog es auf der Handfläche, legte es dann jedoch zurück in die Kassette und gab es Catilina zurück. »Ich fürchte, das kann ich nicht annehmen.« »Warum?« fragte Catilina und lächelte verblüfft. »Weil du mein Anwalt bist und Anwälte keine Bezahlung annehmen dürfen, das nenne ich Integrität.« »Nun«, sagte Cicero und atmete langsam ein, »eigentlich bin ich nur gekommen, um dir mitzuteilen, dass ich den Fall nicht übernehmen werde.« Ich war gerade damit beschäftigt gewesen, sämtliche Unterlagen auf dem kleinen Tisch, der zwischen den beiden Männern stand, auszubreiten und hatte dabei die beiden aus dem Augenwinkel im Blick behalten. Jetzt senkte ich schnell den Kopf und tat geschäftig. Nach einer Ewigkeit, wie mir schien, in der keiner von beiden etwas sagte, hörte ich Catilinas Stimme, die leise fragte, »Und warum nicht?« »Ich will ganz ehrlich sein.« »Weil du einfach zu offensichtlich schuldig bist.« Catilina stand vollkommen regungslos da. Die Arme hingen locker an ihm herunter. Er erinnerte mich an ein Tier, das plötzlich einem Rivalen begegnet, an die lauernde, kampfbereite Ruhe des Raubtiers kurz vor dem Sprung. Als er antwortete, kam mir die Beiläufigkeit seines Tonfalls etwas zu angestrengt vor. »Dir ist klar, dass diese Entscheidung für mich keine, für dich aber sehr wohl Folgen haben wird. Es spielt keine Rolle, wer mich vertritt. Man wird mich freisprechen. Aber du wirst statt meiner Freundschaft meine Feindschaft haben.« Cicero zuckte mit den Achseln. »Ich dränge mich nach keines Mannes Feindschaft. Sollte sie sich aber nicht vermeiden lassen, so werde ich sie ertragen.« »Du hast noch nie eine Feindschaft wie die meine ertragen müssen. Da kannst du sicher sein. Frag die Afrikaner.« Er grinste. »Frag Gratidianus.« »Du hast ihm die Zunge herausgeschnitten, Catilina. Die Konversation dürfte sich schwierig gestalten.« »Nun, dann muss ich dich wohl gehen lassen.« Cicero nickte. »Das musst du wohl. Lass die Unterlagen hier, Tero. Wir brauchen sie nicht mehr.«